Kapitel 61 Die Hüter des Portals. Es gab prachtvolle steinerne Gebäude und einfache Lehmbauten. Die alte Stadt lag in einem großen Talkessel. Sie war weit größer als alle Lager zusammen, ja größer als die meisten heutigen Städte der Menschen. Doch zeugten sie auch alle von großer Baukunst. Diese Architektur! Milton war ganz hin und weg. So etwas habe ich noch nie gesehen! Der junge Magier lief zu einer Wand. Diese Reliefs und... Er hob eine Urne vom Boden auf. Seht nur, wunderbar erhalten. Und hier, die Symbole. Ist doch nur ein alter Krug. Die gibt's bei uns im Lager auch. Nein, nicht so kunstvoll gefertigt. Außerdem ist das ein wertvolles Zeugnis. Milton war beim Gehen gestolpert. Die Urne fiel ihm aus der Hand und zerbrach am Boden. Jetzt ist es Schrott, sagte Diego gleichgültig. Komm schon, Milton. Für so etwas haben wir keine Zeit. Milton nickte traurig und folgte uns anderen, nicht ohne noch schnell ein paar Scherben aufzuheben und in seiner Robe zu verstauen. Der Tempel war nicht schwer zu finden. Auf der anderen Seite der Stadt lag ein großes, vergittertes Portal. Stehen bleiben! Wir wandten uns zu der merkwürdig verzerrten Stimme. Aus der Finsternis einer schmalen Gasse traten drei Gestalten in den Rüstungen der Templer. Sie alle wirkten ungewöhnlich blass. Ihre Augen waren blutunterlaufen und hatten einen rötlichen Schimmer. Ihre Gesichter indes waren von zahlreichen rötlichen und blauen Adern durchzogen. Gornaboba? Korboba! Brüllte der Templer zurück. Wer seid ihr, dass ihr es wagt, vor die heiligen Hallen des Meisters zu treten? Aber ihr kennt mich doch aus der Bruderschaft, versuchte Lester Gornaboba zu erklären. Dieser jedoch ließ ihn nicht weiterreden. Wir werden es nicht zulassen, dass ihr den Meister stört. Sein Erwachen ist nahe und wir werden es bekunden. Der Erleuchtete sagte, wir sollen jeden töten, der das Erwachen des Meisters stören will und ihn dem Meister opfern. Tötet sie! Damit zogen die drei Templer ihre Waffen und stürmten auf uns los. Ich parierte Bobas Schlag, dann drückte ich sein Schwert beiseite. Zu meiner Linken schlug Gorn einem Templer das Schwert weg und rammte ihm dann seine Axt in die Brust. Zu meiner Rechten hatte sich Velaya des anderen Templers angenommen. Sie trug zwei lange Messer mit nach oben geschwungener Parierstange. Mit dem einen Messer hatte sie den Schlag des Templers abgefangen. Sein Schwert hatte sich zwischen der Parierstange und der Schneide verkeilt. Velaya drückte es von sich und trennte mit ihrem anderen Messer die Schlagader des Templers durch. Ich und Boba standen noch immer da. Sein Schwert lag unter meinem, doch ich konnte in dieser Haltung nichts tun. Diego nutzte die ungeschützte Seite des Templers und tötete ihn mit seinem Schwert. Das Ganze war so schnell vergangen, dass Milton und Lester nicht einmal die Zeit gehabt haben, zu reagieren. Nun jedoch blickten sie geschockt und verwirrt auf die Leichen. Wie konnte das passieren? Was ist mit ihnen geschehen? Keine Ahnung, aber es erinnert mich an Nyras und Lukor. Milton kniete sich auf den Boden und besah sich Boba genauer. Daran ist eindeutig der dämonische Einfluss des Schläfers schuld. Aber ich habe noch nie... Der junge Magier erhob sich. Sie scheinen besessen. Kalom hatte es tatsächlich in den Tempel geschafft. Wir würden es also nicht nur mit Untoten zu tun kriegen, sondern auch mit diesen verschlagenen, fanatischen Alchemisten. Doch anscheinend waren seine Anhänger alle nicht mehr sie selbst. Wir sollten machen, dass wir weiterkommen. Ich nickte. Gorn versuchte, die Winde neben dem Gitter zu betätigen, scheiterte jedoch. Die klemmt. Das haben wir gleich. Diego zog einen kleinen Beutel aus seiner Tasche und begann die Winde mit dem Inhalt des Beutels zu schmieren. Moleradfett, erklärte er. Gorn probierte es erneut. Und diesmal funktionierte es. Langsam und ratternd hob sich das alte Tor. Direkt dahinter begann eine breite Treppe, die gut 100 Meter in die Tiefe führte. Am Ende der Treppe erhob sich eine über und über mit Reliefs und Hieroglyphen verzierte Wand aus feinstem Sandstein. In dieser Wand lag das eigentliche Eingangsportal, flankiert von zwei fast 3 Meter großen Ork-Statuen. Wir stiegen die Treppe hinab und wollten schon das Portal durchqueren, als Milton plötzlich stehen blieb. Wartet, das ist interessant. Was ist? Hast du noch einen Krug entdeckt? Nein, nein, aber seht mal hier. Wir betrachteten die Reliefs an den Seiten des Tores genauer. Es waren Bilder. Und ich war mir ziemlich sicher, dass sie Teil einer Geschichte waren, die von den Schriftzeichen an der Wand erzählt wurde. Man müsste diese Schrift nur lesen können. Aber... Er ging zu einem Bild, ganz links. Darauf war eine Kuppel aus Blitzen zu sehen. Das ist doch die Barriere. Milton nickte. Ja, genau. Ich blickte das Bild daneben an. Es zeigte 5 Menschen, allesamt ein großes Schwert in der Hand haltend. Hey, davon habe ich geträumt. In meiner ersten Nacht hier. Das seid ihr. Wir? Velaya trat an das Bild heran. Ja, damals im Traum war alles sehr undeutlich, aber jetzt fällt es mir wieder ein. Milton trat an das Bild heran. Das könnten wirklich wir sein. Schwer zu erkennen, viel zu stilisiert. Aber so groß wie der hier ist, würde ich tatsächlich auf Gorn tippen. Und der Kleine da? Diego, das könntest du sein. Und das hier? Ja, das könnte als Frau durchgehen. Ja, kam es von Lester. Und hier, das bin ich. Das ist ein Novizenrock. Und Milton, hier, der trägt eine Robe. Dieser Tempel ist uralt. Woher hätten die wissen sollen, dass wir kommen? Vielleicht sehen die uns ja auch nur ähnlich. Wir haben nicht solche Schwerter. Naja, ich habe von euch geträumt, wie ihr diese Schwerter getragen habt. Warum sollten die Orks nicht ähnliche Träume gehabt haben? Vor über 1000 Jahren? Fragte Gorn skeptisch, auch wenn er nicht mehr ganz so überzeugt wirkte. Wenn das wir sind, kam es nun von Diego, welcher etwas abseits stand. Was bei Belia ist dann das? Er deutete auf das nächste Bild, auf dem sich einige Menschen vor einer großen Kreatur niederwarfen, die an einen Minecrawler erinnerte. Das ist der Schläfer! Schnell erzählte ich von meinem Traum. Also, wenn das hässliche Vieh der Schläfer ist, haben wir noch einen Grund, ihm mit seinen fetten Arsch zu treten. Wenn das der Schläfer ist, sind das vielleicht Kaloms Anhänger, sagte Milton und deutete auf die Menschen, die sich vor ihm niederwarfen. Das scheint eine Art Prophezeiung zu sein. Aber das ist unglaublich. Und es geht noch weiter. Seht mal, ein Rabe und ein Schwert. Was das wohl soll? Keine Ahnung. Aber wer sind denn diese schrägen Vögel mit den Kapuzen umhängen? Fragte Velaya, die schon beim nächsten Bild stand. Sieht aus, als würden die eine Art Ritual durchführen. Und hier, ein Schiff. Langsam wird es doch etwas seltsam, meinte Diego, der auf die andere Seite des Portals getreten war und die dortigen Bilder begutachtete. Hier kämpft einer gegen den Drachen. Drachen? Das sind doch nur Legenden. Die gibt's genauso wenig wie diese schwarz-weiß gestreiften Pferde von den südlichen Inseln. Könnte ja auch ein Feuerwaran sein. Halt ziemlich groß gezeichnet, aber die Flügel könnten auch ein Rückenkamm sein. Für mich sieht das eher aus wie ein Drachenskelett, erklärte Milton, der nun auch hinzugetreten war. Lester rollte mit den Augen. Das Vieh spuckt Feuer. Schon mal ein Skelett Feuerspucken gesehen? Wenn eines noch weniger existiert als Drachen, dann sind es tote Drachen, die trotzdem Feuer spucken. Ich war weitergegangen und musterte nun das nächste Bild. Seht mal, ein Ork auf einem Thron. Und die, die sich da verbeugen? Das scheinen Orks und Menschen zu sein. Aber der auf dem nächsten Bild mit der Krone ist ein Mensch. Und schaut mal, er hat auch ein Zepter. Das hat der Typ neben ihm auch. Velaya schüttelte den Kopf. Das ist mehr ein Wanderstab. Und diese Kleidung. Das ist ein Magier. Der eine ist ein König, der andere ein Magier. Bist du sicher? Ich glaube, die beiden sehen ziemlich königlich aus. Die Robe auf dem nächsten Bild gehört aber auf jeden Fall irgendeinem Magier. Ja, nur dass keiner drinsteckt. Außerdem ist hier auch eine Krone. Und diese drei Sachen? Vielleicht Ringe? Oder... Nein, das hier ist ein Amulett? Na egal, wir können den Text dazu eh nicht lesen. Also sollten wir weiter. Schließlich sind wir wegen dem Schläfer hier. Die anderen nickten zustimmend und wollten das Portal durchqueren. Doch Milton blieb abermals zurück. Milton, wir müssen weiter. Warte, nur einen Moment. Ich folgte Miltons Blick nach oben. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass es auch direkt über dem Portal Reliefs gab. Das sind die Götter, sagte Milton stirnrunzelnd. Tatsächlich. Das rechte Bild zeigte die schaurige Maske Belias mit den 6 gewundenen Hörnern. Das linke dagegen stellte einen altertümlichen Helm dar, wie ihn die Innerstatuen trugen. Das mittlere schließlich zeigte eine Waage. Mein Blick fiel auf ein einzelnes Relief darüber. Es zeigte 3 Menschen. Darüber wiederum lag das letzte Bild. Es war vollkommen leer. Das sind doch nur Bilder wie die anderen auch. Ich weiß nicht. Milton kratzte sich am Kinn. Diese Menschen, sie scheinen wichtig gewesen zu sein. Sie stehen über den Göttern. Vielleicht sind das wieder wir, überlegte Lester. Zumindest 3 von uns. Seht ihr? Der mittlere trägt eine Robe. Vielleicht ist das Milton. Nur trage ich keinen Bart und habe auch nicht vor, in nächster Zeit etwas daran zu ändern. Das ist definitiv keiner von uns. Die anderen beiden? Keine Ahnung. Das erste scheint eine Frau zu sein. Aber deshalb muss es noch nicht gleich Velaya sein. Und der rechte? Ein Mann mit Schwert. Das könnte jeder sein. Eben. Und darum können wir genauso gut gehen. Ich nickte. Ich denke, Gorn hat recht. Wir sind wegen des Schläfers hier. Das mag ganz interessant sein, aber wir können hier nicht unsere Zeit vertrödeln. Zumal wir eh nicht herausfinden werden, was es bedeutet. Milton nickte. Ich komme schon, sagte er, auch wenn ihm anzusehen war, dass er gerne dageblieben wäre. Das war Kapitel 61. Die Hüter des Portals.